Deutschlandfunk, Medias Res. Facebook macht seine User nicht nur traurig, wie eine Studie der University of California herausgefunden haben will. Es nutzt anscheinend auch aus, wenn Jugendliche traurig sind. Der Zeitung The Australian jedenfalls wurde ein Dokument zugespielt, das offenbart, wie Informationen zur Psyche von Schülern, Studenten und anderen jungen Nutzern gesammelt werden, um damit Kasse zu machen. Und zwar indem Facebook diese Daten nutzt, um Kunden den passenden Rahmen für ihre Werbeschaltungen zu bieten. In einem ersten Statement hat Facebook sich dafür entschuldigt. In einem zweiten streitet es jetzt ab, die Daten personengebunden gesammelt zu haben. Ich bin nun telefonisch verbunden mit dem Journalisten und Unternehmer Matthias Spielkamp. Er ist Mitbegründer von Algorithm Watch, einer Initiative, die den Einfluss von computergesteuerten Berechnungsmaßnahmen, also Algorithmen, auf unser Leben und auf unsere Demokratie beobachtet. Herr Spielkamp, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das Dokument echt ist, das der australischen Zeitung dazugespielt wurde? Ich bin ein bisschen genau wie Sie darauf angewiesen, was die Medien gerade berichten, denn dummerweise, muss ich sagen, hat der Australian, der darüber berichtet hat, dieses Dokument ja nicht veröffentlicht, was ich immer für einen Fehler halte bei sowas, denn das sind ja schon schwere Vorwürfe, die da erhoben werden, und vor allen Dingen ist es eben so, nur wenn man wirklich da drauf gucken könnte, könnte man sich auch ein gutes Urteil darüber erlauben, ob diese Berichterstattung so gerechtfertigt ist, wie die jetzt gemacht wird. Denn Sie haben es ja auch schon erwähnt, erst hörte sich das so an, als hätte Facebook da wirklich richtig dumme Sachen gemacht und hat sich dafür entschuldigt. Und das ist natürlich auch ein großer Laden. Das heißt, da dauert es auch ein bisschen, bis die Information dann läuft. Keine Ahnung, wann die da um einen Kommentar angefragt haben. Und am Ende, oder sagen wir mal nach dem ersten Statement, haben sie eben hinterher gesagt, nein, das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Und ich kann das jetzt auch so gut nicht beurteilen, ob es wirklich stimmt, was der Australian schreibt oder eben nicht. Aber beurteilen können wir, wie die Werbeprogrammierung bei Facebook grundsätzlich funktioniert. Können Sie uns erklären, was man sich darunter vorzustellen hat? Wie läuft das? Also Facebook sammelt tatsächlich, das geben die auch offen zu, natürlich die Daten über das Nutzungsverhalten der Milliarden von Menschen, die da bei ihnen auf der Plattform unterwegs sind. Das heißt, die gucken sich an, wer klickt auf was, wer vergibt ein Like, wer teilt einen Inhalt mit seinen Freunden und so weiter, um daraus dann Profile zu erstellen und sagen zu können, so, wir haben jetzt hier einen Satz von Leuten oder ein Paket von Leuten, die zum Beispiel besonders empfänglich sind für, sagen wir mal, Werbung für Eigentumswohnungen, die einen, und die anderen vielleicht für die neuesten Kosmetikprodukte. Und das geben die dann aber nicht weiter. Also diese Daten werden nicht weitergegeben, sondern was Facebook dann macht, ist, sie bieten dann, also die Firma bietet ihren Werbekunden an, die Werbung zu schalten, und Facebook verspricht ihnen, dass dann diese Werbung speziell bei den Leuten mit diesen Profilen auch ankommt, sodass das halt wesentlich besser gesteuert ist, als wenn man eine Werbung in einer Süddeutschen Zeitung schaltet, und die geht dann quasi an alle Leute, die Süddeutsche lesen, auch an diejenigen, die es nicht interessiert. Facebook sagt nun, es sammle diese Daten eben anonym. Wie ernst kann man sowas überhaupt nehmen? Ja, man kann das schon auch ernst nehmen. Also bei aller Kritik, die man an Facebook haben kann und der ziemlich großen Intransparenz, die an den Tag legen, wenn es gerade um solche Vorwürfe geht, wie die gerade gehörten, ist es schon so, dass die sich natürlich ans Gesetz, also per se erstmal, dass ich davon ausgehe, dass die sich ans Gesetz halten. Es ist nur eben so, die Gesetze sind sehr unterschiedlich. Das heißt, in den USA ist eine Menge mehr erlaubt von dem, was man mit den Daten machen kann, als das etwa in Europa erlaubt ist oder vielleicht in anderen Ländern. Und dann gibt es zum Beispiel immer auch Streit darüber, ist das, was Sie mit den Daten machen, denn jetzt etwa, also wäre das in Deutschland erlaubt? Ja, und wenn es in Deutschland nicht erlaubt wäre, kann man denn was dagegen unternehmen, weil das Unternehmen in den USA seinen Sitz hat. Was kann man denn als User tun? Viele möchten ja trotz aller Sicherheitsbedenken Facebook nutzen, wenn man gleichzeitig möglichst wenig von sich preisgeben will, oder ist das eigentlich überhaupt nicht möglich? Das ist eigentlich nicht möglich, das haben Sie schon richtig gesagt. Denn Facebook ist ja, also der Sinn und Zweck davon, das zu nutzen, ist ja zu kommunizieren mit seinen Freunden. Ich meine, man kann das natürlich so nutzen, dass man das einfach nur als eine Plattform nimmt, bei der man ganz konkret und gezielt immer mal bestimmte Nachrichten veröffentlicht, bei denen man ganz genau darüber nachgedacht hat, was man damit erreichen will und dann auch nur seine Likes entsprechend verteilt und so weiter. Das ist aber jedenfalls keine Nutzung, wie man das normalerweise machen würde, wenn man Facebook tatsächlich für eine interessante Plattform hält. Und das tun ja nun mal hunderte von Millionen Menschen, die sagen, sie wollen ja, keine Ahnung, Urlaubsbilder mit ihren Freunden teilen, sie wollen Partyeinladungen teilen, sie wollen auch Verabredungen treffen und so weiter dort. Und wenn man das alles macht, ja, dann kann man selbstverständlich das nicht gleichzeitig geheim halten. Also man kann es nur tun oder man kann es lassen. Aber man kann es nicht tun und gleichzeitig erwarten, dass es dann Facebook nicht weiß. Vielen Dank. Matthias Spielkamp war das. Er ist Gründer von Algorithm Watch und im Übrigen auch Vorstandsmitglied von Reporter ohne Grenzen.